Heute letzter Programmpunkt hier im Audimax, last but not least, Kunden mit Komponenten und wie finde ich Produzenten. Das ist aus unserer Erfahrung immer ein großes Thema für viele Gründer, die sich anfangen mit Themen zu beschäftigen. Das ist ein sehr angsteinflößendes Thema für viele Gründer und deswegen haben wir heute zwei tolle Gründer da, die Ihnen hoffentlich zeigen werden, dass das alles gar nicht so schlimm sein muss oder vielleicht viel, viel schlimmer ist, das werden wir rausfinden. Insofern, heute haben wir hier zu meiner Linken Oliver Richter, Gründer von Songs. Songs. Ja, wird sich neu einprägen. Gut, das ist Branding bei mir noch nicht im Hirn richtig angekommen. Und David Richter, Mitgründer der Gewürzkampagne. Und da haben wir zwei sehr unterschiedliche Gründer mit zwei sehr unterschiedlichen Themen. Und so hoffe ich, dass wir für Sie alle ein bisschen was rauskitzeln können, was Sie mit nach Hause nehmen heute. Oliver, ja. Bist ja schon eine Weile Unternehmer und hast nochmal neu angefangen, hast jetzt ein Produkt, ein Hightech-Produkt im Audiobereich neu entwickelt und produzierst es auch selber, das gibt es so noch nicht auf der Welt. Was war die Motivation, damit überhaupt erstmal anzufangen, nochmal von ganz von vorne aus einem erfolgreichen Business zu sagen, weg damit, neu anfangen mit allen Risiken, die man so als Unternehmer, als Entrepreneur so vor sich hat? Also ich glaube, wenn man so eine Reise beginnt, dann kennt man ja noch nicht alle Etappen, die vor einem liegen dabei. Und mit einer gewissen, ich sag mal, Blauäugigkeit und Naivität sind wir auch unseren Weg entsprechend gestartet. Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, zielt die darauf ab, dass ich einen vorherigen Abschnitt hatte, als richtig. Wir Systemintegrationen gemacht haben und dann losgelegt haben mit dem Produkt von Xounds. Das heißt, wir haben quasi die Seiten gewechselt und sind in den Industriebereich hineingegangen. Meine Motivation lag einfach darin, dass wir gerne ein tolles Produkt, was Menschen begeistert, produzieren möchten und selber die Hoheit über die Definition des Produktes haben möchten, sondern dass wir nicht Dinge von Industriepartnern einfach aufnehmen und verkaufen, sondern dass wir die Dinge, die wir gelernt haben, die Wünsche der Kunden, alle entsprechend mit integrieren. Und dadurch ist Xounds entstanden. Also ihr hattet den Trieb, ein Problem zu lösen, was ihr in eurer Praxis davor erkannt habt. Wunderbar, schon mal ein guter Anfang. Richard, Gewürze, jetzt nichts mit Audio. Jetzt bist du Koch, seid ihr aus einer Gewürzimporteur-Dynastie, also wie bist du auf Gewürze gekommen? Was war eure Motivation zu sagen, ich reise ins ferne Indien und finde Produzenten für Pfeffer und andere Sachen? Ich bin erstmal kein Koch, wenn dann nur kochaffin und eigentlich Maschinenbauer. Und unser Startpunkt war eigentlich eine lange Tafel mit gutem Essen und viel Wein und die Freude quasi, eine Unternehmung zu starten und dann die Überlegung dahinter, was machen wir und dabei uns anzufangen, was wir gern tun. Und da haben wir festgestellt, Mensch, wir sitzen hier jeden Sonntag mit Freunden und essen gern und reisen gern in irgendwelche Länder. Und da waren die Gewürze als erstes eigentlich metaphorisch sehr präsent, um die Welt auf den Teller zusammenzubringen. Und dann haben wir da mal angefangen reinzuschnuppern und sind da dabei geblieben. Mhm. Gewürzkampagne ist ja recht breit gefächert, da haben wir Pfeffer und alle möglichen Gewürze. Hattet ihr irgendein spezielles Gewürz, wo ihr sagtet, damit wollen wir anfangen? Also ihr habt ja vermutlich nicht mit 10 Produkten angefangen, sondern mit einem. Sozusagen, wie habt ihr dann für euch so gesagt, das ist das Produkt, damit wollen wir anfangen? Tatsächlich haben wir mit 10 Produkten angefangen, weil uns schon von vornherein irgendwie klar war, dass dieser reine Teekampagnenansatz mit einem Produkt nicht funktionieren kann bei Gewürzen, weil selbst wenn wir jetzt einen guten Paprikaproduzenten allein gefunden hätten, dann würde ich mir noch nicht nur bei einer Gewürz, die sich Gewürzkampagne nennt und nur Paprika im Sortiment hat, das bestellen. Uns war schon klar, dass wir erstmal mit so einem Grundsortiment starten müssen. Und haben dann halt erstmal Abstriche machen müssen, zu sagen, okay, wir haben jetzt nicht für alle Direktproduzenten, aber können trotzdem alle schon zum Beispiel immer die frische Ernte oder in einer guten Qualität anbieten, haben halt dann noch über die Jahre zu tun, dass wir für alle Produkte Direktproduzenten finden. Aber wir mussten erstmal mit mehreren anfangen. Da spüre ich schon das Entsetzen bei vielen Gründern, nicht nur einen Produzenten finden, sondern ganz viele. Wie habt denn ihr das gemacht? Wir sind nach wie vor dabei. Die Frage wird mir eigentlich relativ häufig gestellt. Und es ist tatsächlich so, dass vieles ist Zufall, vieles ist dann über die Zeit mit Leuten sprechen und die Positionierung quasi nachverfolgen, dass man sagt, ich habe Gewürze und ich will direkt Produzenten finden, und wenn es das Unternehmen gibt, dann kommen tatsächlich manchmal Leute auf uns zu mit Hinweisen und Tipps und sagen, könnte das was für euch sein oder das, und den muss man halt nachgehen. Ansonsten, wenn ich unterwegs bin in Ländern, man hört erstens anders hin, man kriegt dann schon so ein Gefühl dafür, wo könnten quasi hier Produzenten sein, oder über drei Ecken, manchmal waren es einfach nur gute Tipps, oder auf einer Messe riesengroßer Zufall mit einer Person gesprochen. Das ist ja jetzt schon ein bisschen weiter, aber sozusagen ganz am Anfang, da seid ihr nicht durch die Welt gereist, oder wart ihr auf einer Messe oder habt ihr gegoogelt, oder gibt's da irgendwie ein Amazon für Gewürzkampagnen, wo man seine Ware einkauft? Oder? Tatsächlich, man könnte das so machen, aber die Produzenten, die wir suchen, die scheren sich eigentlich in alten irgendwas um ihren Google-Auftritt oder um ihre Webseite, also die findet man da so überhaupt nicht. Und daher, ja, viel Gespräche, aber übers Web findet man die eigentlich nicht, die kleinen Produzenten. Also musstet ihr einen Weg finden, die aufzuspüren. Jetzt bei Technologie hört man ja immer, das ist ja alles kein Problem, das gibt es ja in China, da ruft man mal Alibaba.com auf und dann klickt man und bestellt man und dann ist man glücklich. Ist das wirklich so? Oder ist es bei dir so? Ja, da brennt man schon fast ein bisschen drauf, die Frage zu beantworten. Also Florian, ich würde denken, wenn andere damit Erfolg gehabt haben, dann würde ich das toll finden, wenn Sie mir das erzählen, weil wir haben damit überhaupt keine Erfolge gehabt. Wenn man sich unser Produkt anguckt, dann besteht das aus über 200 Einzelteilen dabei und nichts ist irgendwie von der Stange. Das heißt, wir haben ein Lautsprecherprodukt, ein Soundsystem, das ist circa einen Meter hoch, das hat patentierte Technologien da drin. Wir haben tolle Koryphäen zusammengezogen, um alle Dinge einzeln entsprechend zu entwickeln. Das heißt, für jemanden, der vielleicht etwas aus der Stange sucht, was er danach vertreiben möchte, könnte Alibaba was Vernünftiges sein. Allerdings sind meine Erfahrungen gerade mit dem Thema mit Alibaba auch die gewesen, dass chinesische Firmen das häufig für sich als selber Vermarktungsplattform nutzen, um dann halt eben Produkte, die sie vielleicht auch in ihrem strategischen Portfolio zu haben, schon darüber zu kommunizieren, um den Markt entsprechend abzutesten. Also wir haben es ein paar Mal gehabt. Ich bin während der letzten 24, 30 Monate 12 Mal in Asien gewesen, also sprich alle gefühlte 2 Monate in etwa in China. Wir haben 140 Supplier besucht während dieser Zeit, um uns halt eben auch ein Bild vor Ort zu machen und zu gucken, wie die arbeiten und wie die funktionieren. Und gerade dieses Thema mit Alibaba ist so ähnlich, finde ich, desillusionierend wie die Tatsache, wenn jemand einen super Auftritt, einen Messeauftritt haben kann, dann heißt das noch lange nicht, dass der seine Dinge zu Hause halt eben richtig in Ordnung hat. Und das sind halt eben Welten, die zwischen dem entstehen, wie die Visitenkarte ist, in Form von Alibaba-Auftritt oder halt eben einem Messeauftritt, und dem, was man halt eben teilweise vor Ort auch entsprechend findet. So, das heißt, ich kann mich dem nur anschließen, das hat halt eben auch viel über Empfehlungen, viel Austesten gehört dazu, um den richtigen Partner zu treffen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns ist es so, wir sind ja kein Apple-Unternehmen, noch nicht, aber wir sind kein Apple-Unternehmen. Das heißt, wir sprechen eher, wenn wir produzieren, von Mindestgrößen von 5000 Einheiten. Das sind auch immerhin 1240 Fußcontainer. Das ist aber nicht so, dass alle in China automatisch hysterisch werden von den Voluminas, die da sind. Bedeutet, man braucht den richtigen Hersteller. Das kann also nicht Foxconn sein, der dann für Apple produziert, aber sollte halt eben auch nicht das Garagenunternehmen sein, die ihre Managementabläufe nicht richtig unter Kontrolle haben. Also insofern muss man, weiß ich wie gesagt nicht, wie das bei euch ist, aber auch den richtigen Lieferanten mit der richtigen Qualität für sich selber auch entsprechend finden. Wie beurteilst du, also jetzt gerade für Gründer, wie hat man, hast du so eine Grundregel, wie man mal rangehen kann? Also du hast ja jetzt 140 Unternehmen gesehen und hast mit Sicherheit für dich ein System, aber wenn ich jetzt Gründer bin, dann denke ich, Alibaba.com ist es nicht und ich bin vielleicht auch nicht so tech-affin. Und also wie kann ich, also was ist eine gute Strategie, um ranzugehen, um denen auf den Zahn zu fühlen? Kann man schon, bevor man hinfliegt, irgendwas machen, wo du rausgefunden hast, da trennt sich schon die Spreu vom Weizen, oder muss man wirklich dann doch mal 4 Wochen nach China fahren und dann sich 20 Fabriken ansehen? Also eine Empfehlung pauschalisiert jetzt auszusprechen, ist ja vielleicht irgendwie, wäre anmaßend, würde ich denken. Ich will auch nicht sagen, dass Alibaba eine falsche Plattform ist, weil es kommt ja immer darauf an, was ich gerade suche. Wenn das ein Standardproduzent ist für Folien und die Folien sind klar definiert mit einer klaren Spezifikation dahinter, dann könnte ich mir vorstellen, ist so ein Thema wie Alibaba eine wunderbare Sache, um Verständnis für Preis, Qualität, Absatzmengen etc. zu bekommen. Das würde ich gar nicht sagen, dass das falsch ist. Ich sage nur, für uns ist das halt eben nicht die richtige Vorgehensweise, weil unser Produkt eine komplette Innovation ist, die halt eben selber von null auf entwickelt worden ist und keins dieser Teile, vielleicht ist das auch nicht so intelligent, was ich mache, aber ist halt eben von der Stange, sondern es ist alles mit viel Liebe und Leidenschaft neu zusammengesetzt worden. Und das Thema, mit welcher Systematik ich rangehen kann, da glaube ich schon, dass über eine vorherige Kommunikation auch quasi Dinge abgefragt werden können, um zu verstehen, ob der Partner überhaupt das machen kann, was wir tun. Für Werkzeuge, also unsere größten Werkzeuge, bin ich auch nicht so richtig stolz drauf, aber es ist halt eben Tatsache, die wiegen 3,9 Tonnen Stahl und davon haben wir irgendwie 3 Stück, damit halt eben die Kunststoffteile so gepresst werden. Das ist immer 1,5 Kubikmeter an Edelstahl. Nun gibt es Firmen, die sind super, super toll, die bauen für Legosteine und dann fallen halt eben auch die Erwartungshaltung von denen ist Legostein immer hinten, keine Ahnung, 15 Millionen Steine hinten raus. Wenn wir dann kommen und sprechen über 5000 Stück und den Aufwand, der dahinter ist, dann passen wir einfach nicht in diese Bereiche mit rein. Das heißt, im Vorwege schon mal abzumatchen, ob der andere das überhaupt kann, ob der überhaupt willens ist, so etwas zu tun. MOQs, das sind die Mindestordermengen, wenn es um Fernost geht, ist mit Sicherheit extrem wichtig, bevor ich mich auf die Reise mache. Ja, da waren ja schon ein paar gute Stichworte dabei, dass man also guckt, dass man einen Partner findet, der zu der aktuellen Größe passt. Wir machen gleich Fragen. Geht gleich los. Hast du so zwei, drei Warnzeichen, wo du sagst, das waren bei dir so die wiederkehrenden Red Flags im Verhalten in Fernost, wo du sagst, da ist aus deiner Erfahrung immer Vorsicht angesagt. Gibt es da was? Ja, also Warnzeichen, wir haben wirklich dieses ganz konkrete Beispiel gehabt, dass wir auf der IFA, das ist die Berliner Funkausstellung, halt eben auch Lieferanten getroffen haben, weil wir auch über diesen Weg da rangegangen sind, die ganz tolle Beleuchtungselemente dort kommuniziert haben, haben spektakulären Auftritt gehabt, haben sich unglaublich viel Mühe gegeben und von Hongkong aus ist es gefühlt nochmal 2,5 Stunden mit dem Auto, die man dahin fährt. Und nachher hat sich rauskristallisiert, dass sie sich unglaublich freuen würden, wenn wir halt eben als Kunde, wenn sie uns als Kunden gewinnen können, weil das, was sie uns als fertiges Produkt gezeigt haben, würden sie gerne endlich mal entwickeln wollen. So, das heißt, dann wären wir das Tool für die Entwicklung gewesen, das war aber ja nicht unsere Maßgabe. Das hat uns irgendwie einen Tag gekostet. Ja. Und auch das Thema Fernost hat halt eben immer das Problem, dass gerade die mittelständischen Firmen, so wie ich sie kennengelernt habe, deren Englischkompetenzen relativ gering sind und meistens, wenn überhaupt, eigentlich nur der Eigentümer, das ist alles bitte meine Erfahrung, andere mögen andere machen, Eigentümer vielleicht nochmal 1, 2 Mitarbeitern halt eben Englisch sprechen und von da aus ist ja schon vorprogrammiert, dass ich unglaubliche Kommunikationsverluste habe. Also wir erzählen denen das, die erzählen das eine Richtung weiter. Das macht es nicht unbedingt einfach. Mhm. Richard, jetzt habt ihr viele Produkte, die aus vielen Regionen, vielen Ländern kommen. Da hast du ja unterschiedliche Anforderungen und Herausforderungen im Bereich Qualitätssicherung, beziehungsweise nach welchen Kriterien wählt ihr denn euren Prozenten aus? Sie sind ja sehr unterschiedlich, also die Qualitätsmerkmale für Zimt sind nicht dieselben wie für Pfeffer. Und da habt ihr also eine Spannbreite, ihr habt ja sozusagen nicht ein Raster, was überall passt, aber habt ihr so eine Art Grundschema, so eine Grundphilosophie, mit der ihr auf die Suche und auf die Auswahl von Produkten geht und Produzenten? Ja, also tatsächlich ist es so, Das fällt mir auch immer wieder auf. Wir eigentlich nahezu jedes Gewürz einzeln nochmal anschauen müssen, nach Spezifikationen, nach Qualitätsmerkmalen, was macht bei dem einzelnen Gewürz eine gute Qualität aus. Das müssen wir als erstes quasi wissen und versuchen rauszufinden und das versuchen, dass das der Produzent liefern kann, aber dann haben wir jetzt über die Zeit gemerkt, dass neben der Produktqualität auch ganz sehr das Verhältnis und das Zwischenmenschliche zum Produzenten stimmen muss, weil tatsächlich ist ja Teil unseres Geschäftsmodells nicht nur das Gewürz zu verkaufen, sondern den Produzenten quasi mit zu kommunizieren und mit in den Mittelpunkt des Produktes quasi zu stellen. Daher ist eine Langfristigkeit der Lieferbeziehung wichtig. Und bevor wir dann einen neuen Produzenten heraussuchen oder uns auf eine Zusammenarbeit einlassen, müssen wir uns schon auch sicher sein, dass das von der Chemie her passt. Also wir haben da auch schon jetzt schlechte Erfahrungen gemacht. Gut, daraus lernt man. Was war das zum Beispiel? Letztes Jahr haben wir eine Zimtproduzentin kennengelernt und auf Sri Lanka, die baut da seit 2 Jahren, also ist eine ausgewanderte Deutsche und hat dort auf einer kleinen Zimtfarm produziert Zimt, der ist wirklich einmalig von der Qualität, ist toll und das hat gepasst und wir haben die Kampagne da aufgezogen und sie als Produzentin mit kommuniziert und ich war dann im März diesen Jahres vor Ort und habe mir das angeschaut und habe festgestellt, dass da vom Fachwissen her relativ wenig direkt bei der Produzentin vorhanden ist, wenn dann nur bei einem Arbeiter und von der Chemie her ist es schwer zu sagen, ich will da auch niemanden in die, also keine Schuldzuweisung machen, aber manchmal merkt man das ja bei Leuten, dass es entweder passt oder es passt halt nicht und dort hat es halt grundlegend nicht gepasst und dann wusste ich auch, gut, wir können jetzt zwar weiter Geschäfte machen und uns irgendwie auf den Preis dann einigen oder was auch immer, aber wenn es Probleme gibt, weiß ich, dass ich die eigentlich mit dem Produzenten dann nicht klären will, weil das immer dann viel, viel komplexer wird, als es vielleicht eigentlich ist und ja, da haben wir halt gesagt, da, aus dem Grund fällt trotz einer guten Qualität auch eine Zusammenarbeit flach. Wie macht ihr Qualitätssicherung? Also ihr kauft ja immer Muster ein und dann ist es das Produkt und dann bestellt ihr das und dann kommt da eine Menge X dann hier in Europa an und da ist ja nicht immer das, was man als Muster hat, dass auch was rauskommt. Also wie geht ihr davor? Seid ihr alle Lebensmittelexperten? Habt ihr ein eigenes Labor? Habt ihr einen Dienstleister, der das für euch oder welche Aspekte habt ihr an Dienstleister abgegeben an der Stelle, auch also wieder an Komponenten in dem Aspekt? Ja, also da vielleicht auch nochmal einsetzend, ja, wir müssen uns immer auch Proben schicken lassen, das ist klar, und schicken die dann halt ins Labor und neben dem biologischen Anbau als Aspekt ist bei manchen Produkten, wie zum Beispiel Paprika, da musst du jede einzelne Charge nochmal überprüfen, ob der richtig trocken ist und ob sich da keine Giftpilze und so weiter gebildet haben. Das ist quasi chargenabhängig. Aber da ist der Punkt, den ich vorher gesagt habe, mit dem Vertrauen, mit dem gegenseitigen Vertrauen zum Lieferanten nochmal entscheidender. Weil wenn man bescheißen will, auch gerade bei uns im Bio-Lebensmittelbereich, dann geht das immer und dann geht das mit Zertifikaten und dann kann ich, habe schon die tollsten Dinge auch gehört, dass mit Proben, wie du schon sagst, geschickt und dann erst wenn die Containerladung da ist, merkt man, was da eigentlich dann tatsächlich drin ist und daher nochmal umso mehr, dass ich muss, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, muss ich auch das Gefühl haben, dass die Person, dass auch wenn ich das nicht abkaufen würde, trotzdem so machen würde und trotzdem eine gute Qualität selber aus ihrem eigenen Anheiz heraus abliefern will. Ist ja mit Sicherheit auch für dich ein Thema. Man hat jetzt eine Komponente gefunden und sagt, das passt für unseren Anspruch. Wie macht ihr das, dass ihr auch sicherstellt, dass ihr dann das, was in China dann eingekauft wurde, auch tatsächlich in der Qualität rauskommt? Beziehungsweise ihr habt ja jetzt auch einen Produkt entwickelt, was eine gewisse Innovation hat. Wie habt ihr das strukturiert, dass ihr nicht Gefahr lauft, dass ihr dann, bevor eure Sachen im Container hier ankommen, schon in China die Kopie im Laden ist? Also das ist ja bei technischen Produkten durchaus ein Thema. Also wenn Gründer an solchen Themen dran sind, was sind da die Stichworte? Absolut. Also wenn ich das richtig verstanden habe von der Frage hier, ist eins das Thema Qualitätssicherung und das zweite ist Verhinderung von Kopien im Markt. Richtig? Genau. So? Okay. Also Qualitätssicherung, wenn man sich das vorstellt, was wir hier machen, ist ein extrem leidenschaftliches Produkt mit, wie gesagt, über 200 Einzelteilen, die nachher zu dem Gesamtergebnis entsprechend führen. Was für uns ganz angenehm ist, ein Textilprodukt wiederum, also das, man hat ja immer zwei Seiten der Medaille, ein Textilprodukt kann man schneller kopieren mit Sicherheit als uns. Natürlich könnte man jetzt drüber nachdenken, so ein bisschen auf Räuber-Hotzenplotz mit Mensch und so und abends machen sie noch die Maschinen an und dann machen die Kunststoffteile nochmal und bauen die ganzen Sachen zusammen. Wenn mir das schlaflose Nächte noch bereiten würde, dann glaube ich, wäre das einfach der falsche Ansatz dafür. Wir haben super, super tolle Hersteller für uns lokalisieren können und finden können. Deshalb haben wir auch diesen Aufwand gemacht, dass wir uns insgesamt, fragt man sich ja auch, ob ich, ich sag mal, eine Weltreise machen möchte oder ob das eine Expedition ist, dass wir uns 120 Unternehmen angeguckt haben. Mir war es einfach wichtig, dass wir bei jedem Unternehmen, gerade was das Thema fernöstliche Produktion angeht, unsere Hand dafür ins Feuer legen können, dass halt eben auch die Abläufe, was das Thema Kinderarbeit, was das Thema Umweltschutz, halt eben hundertprozentig genauso gesehen und verstanden werden, wie wir das auch verstehen. Deshalb haben wir uns so viele angeguckt und halt eben auch die für uns entsprechend lokalisiert und rausgefunden. Und wir haben super, super tolle Hersteller, aber das auch nur mit dem Aufwand, den wir da finden können. Da haben wir auch zwei oder drei Loops drehen können, müssen dafür. Mit diesem Verständnis glaube ich auch, das ein gutes Gefühl zu haben, dass wir halt eben nicht an jeder Ecke entsprechend sofort kopiert werden. Wenn jemand uns kopiert, dann ist es der Betrug im eigenen, ich sag mal, sozialen Netzwerk unserer Hersteller, weil es baut nicht jemand mal ganz kurz Werkzeuge nach, ohne die Vertriebssituation dahinter zu haben, ohne die Entwicklung zu machen, zumindest in unserem Fall. Natürlich gibt es, wenn wir ganz wahnsinnig erfolgreich sind, auch dann irgendwie die Gefahren, aber das ist vielleicht Stufe 2 oder 3. Ich glaube, um die Frage nochmal allgemeiner zu beantworten, es liegt halt eben auch an dem Produkt, was das Thema Kopieren und Gefahr des Kopierens angeht. Und wie ich vielleicht vorgehen würde, wäre auch das ist eine Sache, die eher relativ dünn ist, aber ich würde mit Vertraulichkeitserklärungen noch parallel mitarbeiten. Und das ist ja auch die Frage, da gibt es ja, auch wenn das in China nicht so gesehen wird, aber das Thema Patente oder sonstige Schutzrechte, sodass das Produkt zumindest hier in den hiesigen Märkten entsprechend geschützt ist. So, und das Zweite, wenn ich das richtig verstanden habe, war das Thema Qualitätsmanagement. Da wir ein technisches Produkt haben, sind wir halt eben allen technischen Zertifizierungen unterworfen. Das bedeutet, unsere Produkte werden mit Rost zertifiziert, das heißt, die Produkte werden geschreddert, um sicherzustellen, dass keine schädlichen Chemiken oder Bauteile im Produkt selber enthalten sind. Und das versuchen wir natürlich auch schon weit im Zuge vorher, weil wir wollen ja nicht nachher eine Prüfung haben, die mit dem Roten Kreuz entsprechend versehen wird, sondern wir wollen mit Grün stressfrei durchlaufen. Das heißt, diese Sensibilität, auch mit meinem Team, was ich habe, ist entsprechend vorhanden, um halt eben auf höchstem Niveau zu bauen, weil es ist viel einfacher, schnell und schlampig irgendetwas zu machen und danach halt eben im Hintergrund die Quittung dafür zu bekommen, was einen viel größeren Aufwand entsprechend hervorruft. Und das Thema Qualitätsmanagement, da gibt es Hilfestellungen auch in Fernost, was halt eben auch die TÜV ist selbst ansässig da. Es gibt Häuser, die sich darauf spezialisiert haben. Und desto einfacher letztendlich überprüfbarer das Produkt auch ist, desto einfacher ist es auch, diese Dienstleistung in diesem Prozess mit zu implementieren. Für ein vielleicht etwas aufwendigeres technisches Produkt halte ich es persönlich für schwieriger. Wenn ich Kinderspielzeug baue, was ich relativ klar spezifizieren kann, was das Thema keine Farben und Holz angeht, kann ich wahrscheinlich eher jemanden reinsetzen und das delegieren und ihn bitten, das halt eben entsprechend für mich zu überprüfen, damit ich nicht immer rübergehen muss. Dann bedanke ich mich bei den beiden Herren. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitnehmen können. Das Thema Produzenten finden ist nichts, was wir hier in einer Stunde erschlagen können. Das hängt natürlich von Ihrem Thema ab. Wir haben gehört, es gibt unterschiedliche Strategien. Ich persönlich habe für mich mitgenommen, das Thema Vertrauen zum Produzenten ist durch den Dialog beim Finden ein wichtiger Prozess und gerade für Start-ups, weil sie natürlich nicht eine große juristische Abteilung haben, um dann, wenn überhaupt, ihre juristischen Verträge durchsetzen zu können, ist also sprechen, Vertrauen aufbauen und auch genau definieren, was ihre Erwartungshaltung ist und das dann auch schriftlich, damit keiner behaupten kann, er hätte es nicht gewusst. Und ansonsten muss man auch mit List und Tücke in die Lücke ab und zu mal. Absolut. Gut. Ich bedanke mich. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende hier beim Entrepreneurship Summit, haben viele anregende Gespräche und mit vielen Teilnehmern gehabt, viele spannende Referenten gehabt. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und ich hoffe, Sie gründen alle demnächst.